Achtung! Sie verlassen den schwarz-weißen Sektor und begeben sich in eine Grauzone. Bei uns gibt es nichts Eindeutiges. Kein Schwarz, kein Weiß. Wir haben Sie gewarnt. Hallo und herzlich willkommen zur Grauzonen-Podcast Nummer 5. Und das wird heute so ein bisschen die Version 2.0, nachdem wir bei der Version 1.0 etwas Ärger hatten. Lars, ich hoffe, diesmal bist du rausch und knitterfrei bei mir. Absolut knitterfrei. Ich begrüße dich, du norddeutsche Rakete. Ja. Das geht runter, ne? Aber absolut, ja. Also du hast ja da deine Fanbase auf den anderen Kanälen. Das ist unglaublich, ja. Norddeutsche Rakete. Wenn die norddeutsche Rakete mal vernünftig durch den Schnee kommen würde. Ja, mit dem Schnee haben wir das hier oben nicht so. Obwohl hier bei mir in der Ecke geht das ja noch. Da oben Richtung Flensburg und so, da ist das schlimmer gewesen. Ne? Ah, du. Also, dass die Leute nicht zur Arbeit gekommen sind und dort weiß ich was alles. Wohnst ja auch eher so im Landesinneren, habe ich gelernt. Ich wohne im Landesinneren, genau. Zwischen den Meeren 5 Kilometer rechts, 5 Kilometer links und schon nennt man es Landesinnere. Bisschen mehr ist das schon. Halbe Stunde zur Ostsee, 3/4 zur Nordsee. Naja, weil du fährst ja wie eine Oma. Hallo. Das geht gut los hier. Ich bin gut gelaunt. Ich merke das schon. Ja, beim letzten Mal war so ein bisschen doof, ne? Das hatten wir irgendwie aufgenommen und Lars und ich hatten letzte Woche schon mal aufgenommen und ja, irgendwie war Lars seine Tonspur kürzer als meine und wir haben das einfach nicht zurechtgekriegt, das zusammenzuschneiden. Jetzt nehmen wir heute nochmal neu auf, hoffen, dass die Spontanität nicht dabei auf der Strecke bleibt. Deswegen Version 2.0. Aber heute klappt das, oder? Ich gebe mir hier größte Mühe. Ich habe hier also keine Kosten und Mühen gescheut, um der ganzen Familie das Internet abzudrehen, um hier volle Leistung zu haben. Ja. Das ist bei uns mit der Terminfindung ja immer so ein bisschen kompliziert, ne? Weil du im Schichtdienst arbeitest und ja. Und jetzt irgendwie 8 Tage am Stück und genau. Ich mein, will nicht jammern, aber ich hab's schon nicht leicht. Du hast das nicht leicht, ne? Ja, und sonst geht's dir gut? Jo. Geht so. Oh, geht so. Was machen deine Blähungen? Meine Blähungen? Ah nee, es waren nicht deine Blähungen. Ich wollte gerade sagen, das waren ja nun nicht meine. Das war das erste Thema, was wir auf unserer Liste haben, ja. Mhm. Von einem pupsenden Passagier, was für eine Zwischenlandung und Polizeieinsatz gesorgt hat. Da ist im Flugzeug, ist einem guten Herrn, ja, da hat er irgendwelche Darmprobleme und 4 andere Mitreisende haben sich darüber so maskiert, dass das Flugzeug tatsächlich zu einer Zwischenlandung gezwungen wurde oder der Pilot sich entschieden hat, eine Zwischenlandung zu machen. Und die Aufmüpfigen wurden da vor die Tür gesetzt. Tja, also nicht der Pupsende ist rausgeflogen, ne, für seine Flatulenzen da, sondern die müssen da ja echt so ziemlich freigedreht haben. Ich glaube, so ein Pilot wird ja auch nicht leichtfertig mal sagen, na gut, lande ich jetzt mal und ihr fliegt raus, sondern die werden da schon ordentlich Krawall irgendwie gemacht oder angedroht haben. Ja. Aber gut, das ist natürlich eine Nachricht, wenn man das so liest. Pupsender Passagier, er sorgt für Zwischenlandung. Ja, ein bisschen merkwürdig, ne? Die Frage ist, ob die Pupse zu laut waren oder ob die unangenehmen Geruch hatten. Das ist ja noch die eine oder andere Frage, ne? Wahrscheinlich die Kombination aus beiden, ja. Aber ich denke, laute stinken nicht. Was? ich möchte jetzt dazu nichts weiter sagen. Das geht beides. Ja. Ganz sicher. Geht beides, ja, siehst du. Manch ein Pups soll ja auch irgendwie, haben wir in dem Zusammenhang rausgefunden, ja auch, ja, anders riechen als der nächste und was irgendwie ja dann aufgrund der zugenommenen, zu sich geführten Nahrung auch liegen soll, genau. Ne? Also, ich meine, das, was man schon immer das Gefühl hatte, dass, weiß ich, Brokkoli für einen anderen Duft sorgt als vielleicht eine, weiß ich nicht, eine Melone. Aber ja, die Darmbakterien wandeln das offensichtlich irgendwie anders um und dementsprechend gibt es dann andere Duftnoten. Genau, durch so ein bisschen Schwefel und so kommt dieser nette Eigeruch mal durch, ne? Mhm. Jetzt hat jeder gerade irgendwie eine in der Nase, ne? Ja, also ich glaube, jeder kann so nachvollziehen, wovon wir hier gerade sprechen. Ja, aber nachvollziehen kann ich nicht, dass man im Flugzeug deswegen so leer dreht, dass man da tatsächlich zwischenlanden muss und rausgesetzt wird und an der Weiterreise gehindert wird, denke ich. Also. Ja, zumal ja eigentlich. Das muss ja schon, muss ja schon zu Handgreiflichkeiten gekommen sein oder irgendwie sowas. Ja, aber seit unserer letzten Aufnahme habe ich ja 2 Flüge hinter mir, seit langer Zeit mal wieder. Und ja, da genau. muss ich ja mal sagen, also es war eine Kurzstrecke wie Berlin, Köln, Bonn, also eine Stunde insgesamt von Startbahn bis Landebahn sozusagen oder bis schon wieder bis Andocken. Und also die Lüftung in so einem Flieger ist eigentlich ganz vernünftig, ja. Also da hatte, das waren so quasi eine Dreierreihe nebeneinander, der Mittelgang, dann wieder drei Sitze. Und jeder Sitz wird da ganz ordentlich mit Frischluft versorgt, wenn man denn möchte. Und von daher weiß ich nicht, ob das jetzt, mein Kerl, wir waren nicht dabei, aber ob das jetzt so schlimm war, dass man da so auf die Barrikaden gehen muss. Und ist ja, also ich rechne auch damit, dass wenn die wirklich Verursacher dieser Zwischenlandung sind, dass die dann auch für die Kosten aufkommen müssen. Und die dürften ja wahrscheinlich auch nicht so bei 50 Euro liegen. Ja, aber gut. Das wird ein bisschen mehr sein. Ja. Naja. So sind sie, die Leute. Aber ja, andere Fluggäste. Da muss ich auch noch eine kurze Anekdote loswerden. Also es wird ja dann immer beim Start oder ja, so kurz vorm Start noch kurz die Sicherheitsanweisung, ne, wo die so lustig mit den Armen winken, die Flugbegleiter, und hier sind Ausgänge und dort sind Ausgänge und so weiter. Und ja, zum Start und zur Landung, beziehungsweise so lange wie das Gurtzeichen leuchtet, darf man also sein Handy maximal im Flugmodus haben. Also nur dafür gibt es anscheinend diesen Flugmodus. Es darf angeschaltet sein, aber es muss, wie gesagt, im Flugmodus sein. Und da habe ich mir doch tatsächlich erlaubt, beim Rollen zur Startbahn, also jetzt, das war für mich jetzt noch nicht unbedingt der Startvorgang, aber ja, für den Sitznachbarn, ich saß am Fenster, da neben mir meine Frau und daneben dann so ein Business-Kasper. Und Business-Kasper. Naja, also weiß ich nicht. Also in meinen Augen schon etwas älterer Herr, ich schätze mal so Ende 40. Ich wollte und, sagen, jetzt kommt mein Alter, ne? Ja. Und ja, also ganz adrett gekleidet und mit Anzug und Mantel und naja, hatte da auch seine ganzen Unterlagen schon ausgebreitet, weil er also keine Sekunde seine Arbeit da liegen lassen konnte. Und jedenfalls habe ich diesen, als wir gerade losgerollt sind Richtung Startbahn, habe ich noch schnell einem Freund, der dort am Flughafen arbeitet, kurz eine WhatsApp geschickt. Und in dem Moment sprach er mich dann auch schon an: Entschuldigung, ich darf Sie darauf hinweisen, dass hier während, dass wir uns schon im Startvorgang befinden und Sie das Handy ausmachen müssen. Ja, danke schön, ist sehr nett von Ihnen, dieser Hinweis. Also so richtig, auch so von oben herab, ja, und dieses Entschuldigung, Ihnen ist schon bewusst, ja. Mann, oh Mann. Ja. Also die Leute. Ja, warum hältst du dich auch nicht einfach an die Regeln? Ja. Wie war das mit Frage, Regeln und Lesen? Ob er Wayne kennt oder so. Meine Güte, ja. Aber er war dann natürlich der Erste, der sich nach der Landung schon abgeschnallt hat und aufgestanden ist, obwohl das Gurtzeichen noch geleuchtet hat. Ja? Also er war dann trotzdem so selber so ein kleiner Rebell. Naja, Hauptsache andere Leute anscheißen. Er hat nur noch gefehlt, dass er sich meldet und hallo, Frau Flugbegleiterin, ich weiß was, der hat sein Handy noch an. Naja. Aber du bist der Lars, der twittert hier, liebe S-Bahn Berlin, ist das mit den Taschentücher verteilen eigentlich erlaubt? Ja, aber das ist ja auch einfach eine, das ist ja Nervkram. Ich meine, ich habe ihn ja nicht genervt. Ja. Ich habe, okay. Vor allem, also erstmal, warum guckt der auf mein Display? So über einen anderen Sitz hinweg, ja, über den Schwangerschaftsbauch meiner Frau hinweg, guckt der auf mein Display und hat ja anscheinend gesehen, dass ich WhatsApp schicke. Also das alleine schon, also was geht denn mein Handy-Display an? Ja? Gar nichts eigentlich. Richtig. Naja. Naja, gibt so Leute. So sind sie. Ja. Der musste wie war das jetzt mit den Taschentüchern da bei dir? Das musst du mir nochmal kurz erzählen. Nicht? Ja, ich bin ja als Bahnpendler in Berlin oder durch Berlin unterwegs. Also von meinem Wohnort südlich von Berlin muss ich in den Nordwesten von Berlin mich begeben und fahre da mit der S-Bahn. Rund eine Stunde ungefähr hin und zurück jeweils unterwegs. Und was mich inzwischen echt tierisch nervt, ist eine regelrechte Battle-Mafia. Die verteilen also in den Zügen dann quasi zu jedem Fahrgast, legen sie eine Packung Taschentücher mit einem kleinen Zettel, wo drauf steht hier, sag mal sinngemäß, kaufen Sie mir bitte die Taschentücher ab, ich brauche ganz dringend Geld. Sind in aller Regel ganz adrett gekleidet. Gut, nun kann man ja von der Kleidung nicht unbedingt darauf schließen, wie viel Geld die Leute haben. Aber was ich mit der Zeit mitbekommen habe, also es sind, ja, so auf meiner Strecke immer die gleichen 3, 4, 5 Leutchen, die ich da so sehe. Mhm. Und an einem großen Umsteigebahnhof wird dann immer abkassiert. Also da steht dann einer, der zwischendurch dann von den Leuten, von den Bettlern da das Geld einsammelt. Und das ist dann der Punkt, wo ich mir denke, das scheint ja jetzt nicht nur unbedingt um den Bedürftigen zu gehen. Naja, das sind so immer führende Sachen da, ne? Wenn das einer abzockt, da, die werden wahrscheinlich aus irgendwelchen Ländern dahin gekarrt, können ein bisschen S-Bahn fahren, die Leute nerven und am Ende kassieren die anderen das Geld ab, ne? Ja, das ist ein bisschen also so diese Battle-Mafia, ne? So den Eindruck, der wird da zumindest bei mir erweckt, ja. Ja, da hattest du ja auf jeden Fall getwittert hier, sag mal, S-Bahn Berlin, ist dieses mafiöse Taschentuchpaddeln in euren Bahnen nur furchtbar nervig oder sogar verboten? Daraufhin hattest du noch eine Antwort bekommen von denen irgendwie, das habe ich jetzt gar nicht mehr so richtig im Kopf. Ja, also erstmal gab es halt keine Antwort. Das hattest du dann noch irgendwie so mitbekommen und hast dann mal nachgefragt, sag mal, was ist denn da jetzt eigentlich per Twitter? Genau. Und daraufhin habe ich eine Direktnachricht bekommen, also es wurde nicht öffentlich geantwortet, wo halt drin stand, natürlich ist das verboten, das kann ja jeder nachlesen, nach dem Motto, Blödmann, hättest du mal selber lesen können. Genau. Ja, Entschuldigung, dass ich frage. Und die haben halt gesagt, ja, auch die aus den AGBs da irgendwie oder aus den Beförderungsbedingungen, das mit reingeschrieben, welcher Paragraph, bla bla. Und einen ellenlangen Text, dass es verboten ist. Also die Kurzfassung war, ja, ist verboten, aber verpackt irgendwie in, keine Ahnung, 30 Zeilen. Können sie irgendwie nicht machen, weil die Kontrollen dann zu viel kosten würden oder irgendwie sowas, ne? Ja, gut. Also es ist halt relativ oft zwar hier DB-Sicherheit, dieser Sicherheitsdienst von der Deutschen Bahn in der S-Bahn mit drin, aber die haben halt nur eine Umhängetasche und fangen natürlich auch nur an, diese Battle-Masche da abzuziehen, wenn sie sehen, es ist keiner von denen im Zug, ne? Oder in diesem Waggon. Ja. Naja. Ja, das ist echt nervig. Absolut. Und kaufen in der Regel, siehst du, dass das Leute doch mal welche echt kaufen, so eine Taschentücher da? Oder die kaufen nicht die Taschentücher, die geben denen ja nur Geld für die Taschentücher letztendlich, ne? Ja, im Endeffekt, ja. Also selten. Das muss ich auch sagen, extrem selten. Das, was dann schon öfter mal, ja, funktioniert, sind halt dann die vermutlich Obdachlosen, die dann halt dieses Obdachlosen-Magazin verkaufen. Die kriegen dann öfter mal einen Euro zugesteckt, auch wenn die Leute die Zeitung jetzt nicht nehmen. Manch einer möchte die auch und manch einer gibt halt einfach so mal einen Euro. Die sind auch relativ unaufdringlich, inzwischen zumindest so mein Eindruck. Die entschuldigen sich auch immer kurz für die Störung, sagen bloß kurz hier, ich verkaufe, ich glaube bei uns hier die Mods und so weiter. Ja, und die kriegen dann schon mal einen Euro oder weiß ich, manch einer gibt jetzt hier irgendwas zu essen, irgendwas Originalverpacktes, was er dabei hat oder einen Apfel oder eine Banane oder so. Da freuen die sich in aller Regel auch drüber. Und ja. Ja. Hier in Hamburg ist das Hinz und Kunz, heißt hier, glaube ich, die Zeitung. Und bei euch heißt die Mods, oder? Ja, Mods und Straßenfeger gibt es und. Also gibt verschiedene, irgendwie. Ja. Ja, fand ich nur, wo du das twitterst. Ich kannte das gar nicht, wusste gar nicht, denke, was werde ich jetzt hier mit Taschentuch betteln? Mhm. Aber nun weiß ich auch, was das ist. Ja, ich habe das inzwischen mitbekommen. Also in München wohl auch ganz großes Thema irgendwie. Und also das scheint bundesweit irgendwie ein Problem zu sein. Okay. Ja, ich fahre ja noch nicht so oft U- und S-Bahn, das gibt es ja auf dem Dorf ja nicht, ne? Und in Hamburg fahren wir meist mit Auto hin und oder mit dem Zug bis Hamburg-Dammtor und laufen dann zu Fuß Richtung St. Pauli zum Fußball. Also fahre ich selten U- und S-Bahn eigentlich. Mhm. Bekommt man das natürlich nicht so mit. Aber was man öfter liest, ist irgendwie, weiß ich nicht, ist das auch bei dir in der Nähe, die Marschbahn oder so? Die hatte irgendwie da massive Probleme immer wieder. Genau. Ne? Ja, ja. Das ist ja die Bahn, die nach Sylt fährt da irgendwie da. Da ist ja dauernd irgendwas los. Aber da bin ich jetzt auch nicht so im Detail, was da los ist. Mhm. Gibt also andere Pendler aus dem Norden, die du bestimmt auch kennst. Ja, ich habe öfter mal drüber. Nebenbei mal überflogen. Ja. Ja gut, unser nächstes Thema ist hier Rechtsstreit um Richterarbeit. Er arbeitet anders und muss das durch die Gerichtsverwaltung akzeptiert werden. Da ist wohl ein so ein guter Herr Richter, der wohl so ein bisschen langsamer arbeitet als andere und soll dafür jetzt so ein bisschen Ja, gibt halt einen Rechtsstreit darum und er sagt halt, ja, er kann halt nicht schneller arbeiten, weil er will das gründlich und vernünftig ausarbeiten, seine Fälle da irgendwie. Und er lässt sich dabei nicht hetzen. Also er sagte, ich mache lieber ein bisschen langsam und dafür vernünftig. Mhm. Und jetzt, ja, kommt das dadurch zum Rechtsstreit, weil er irgendwie angeklagt wird deswegen. Ja, irgendwie wird ihm vorgeworfen, also er soll halt pro Tag mehr Fälle entscheiden irgendwie, ne? Mhm. Also weiß ich nicht, ob jetzt durch Vergleich oder wirklich durch Entscheidungen, aber im Endeffekt, er soll seinen Stapel vom Schreibtisch halt schneller fertig kriegen. Und ja, bin ich auch so ein bisschen hin und her gerissen, ne? Also ich meine, ich könnte jetzt verstehen, wenn jetzt, weiß ich, da sind jetzt 10 Richter oder Richterinnen an dem Gericht und nur einer fällt dadurch auf, dass der wirklich enorm weniger Arbeit schafft. Oder aber er, so wie er ja offensichtlich sagt, dass er einfach ja bemüht ist, diese Arbeit vernünftig zu machen. Ne? Und er sagt, er braucht für die Entscheidung Zeit und dann muss er sich die Zeit auch nehmen. Und das würde man sich ja auch als, weiß ich nicht, wenn man mit dem Richter zu tun hat, als würde Kläger wünschen, oder auch Beklagter, würde man sich das wünschen. Dass er auch vernünftiges Recht spricht, ja. Ja, weiß ich auch nicht. Wie das da weitergeht, muss man mal am Ball bleiben. Mhm. Weil irgendwie steht hier, die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Also vonsofern hat er auch in dem Sinne gar keinen Vorgesetzten, der da irgendwie groß Druck machen kann, da irgendwie. Mhm. Und er muss halt nur nach dem Gesetz handeln. Ne? Mhm. Ja, müssen wir mal im Auge behalten, den Fall, was dabei rauskommt am Ende. Absolut, das würde mich auch mal interessieren, ja. Weil irgendwie stand auch, man könnte ja seine Arbeitszeit erhöhen, er würde auch mehr Fälle schaffen, aber ich denke mal, das ist auch nicht in seinem Sinne, ne? Ja. Weiß ich nicht, aber ob das dann auch so einfach geht. Also ich meine, Richter werden ja vermutlich ja Beamte sein. Ja. Ob man das so einfach irgendwie an dieser Arbeitszeitschraube stellen kann. Ja. Naja. Das ist halt die Frage. Wenn er jetzt komplett aus dem Raster fällt, wie du schon sagst, wenn 10 Leute pro Tag 5 Fälle entscheiden und er einen irgendwie, dann ist das schon auffällig noch. Eben, oder würde ja wahrscheinlich auch zu Ärger führen, wenn, weiß ich nicht, er schafft halt weniger Fälle, weil er seine Arbeitszeit nicht einhält, ne? Also, weiß ich, wenn er jetzt nach, er hat eigentlich einen Arbeitstag von, sagen wir mal einfach 8 Stunden und er ist nach 5 immer schon weg. Okay, dann wäre wahrscheinlich auch nicht so vernünftig. Aber, naja. Also, wir werden da dranbleiben, das werden wir im Blick behalten. Und wir haben auch noch mehr Nachrichten vom Gericht, ne? Was uns ja beide so ein bisschen verwundert hat, ist dieser Freispruch, den, ja, Tierschützer erwirkt haben. Genau. Was haben die denn gemacht? Ja, die sind in so eine Schweinezuchtanlage, sind die eingedrungen und haben da Filmmaterial über die Haltungsbedingungen gefilmt und so weiter, haben das dann veröffentlicht. Mhm. Ja, und sind jetzt vor Gericht gewesen, dem wurde wohl ein Einbruch vorgeworfen in diese Schweinezucht. Mhm. Naja, und der Vorsitzende Richter hat die jetzt freigesprochen und hat gesagt, dass in diesem speziellen Fall hätten Veterinärämter die Verstöße gegen den Tierschutz vertuscht. Und durch diese Filmaufnahmen von den Tierschützern halt das Ganze aufgeflogen. Ja. Und nur mit sicherem Wissen über solche Rechtsverstöße sei ein derartiges Vorgehen möglich, stand irgendwie. Also. Mhm. Ja. Finde ich also eigentlich. Eigentlich ja gut, dass das ausfällt, aber irgendwie auch, ja. Ist aber jetzt kein Freibrief für alle anderen, denke ich mal, ne? Genau, also es war ja im Endeffekt unstrittig, also sie haben diesen Einbruch ja begangen, ne? Also der Eigentümer dieser Schweinemastanlage hat ja nicht gesagt, nur klar, guckt euch mal um, sondern die sind halt schon nachts heimlich eingedrungen, aber halt diese Aufklärungsarbeit wiegt schwerer in dieser Beurteilung als halt der Einbruch selbst und deshalb haben sie gesagt, gut, das sind quasi dann, ja, im Endeffekt ja, na, es sind ja nicht mal Whistleblower, weil sie haben es ja dann schon öffentlich gemacht, dass sie es auch waren. Aber sie haben halt diese Sachen aufgedeckt und das hat der Richter ja so eingeschätzt, wie gesagt, dass dieses Vergehen dadurch abgemildert wird, dass sie das halt ans Tageslicht gebracht haben und ja wirklich auch massive Missstände aufgedeckt haben. Ne? Also es war ja jetzt nicht, dass irgendwie hier, weiß ich, eine Sau war krank und die haben sich nicht drum gekümmert, sondern das waren ja wirklich Bilder, was man da gesehen hat, was da veröffentlicht wurde. Also ja, blödes Wortspiel, aber unter aller Sau. Also wirklich, ja, ekelhafte Zustände. Ne? Ja. Also teilweise verwesene Ferkel da zwischen den anderen und kranke Säue und also, ja, insgesamt nicht schön. Ja, Und der Bauernverband in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, die kritisieren wohl diesen Freispruch sehr scharf, weil sie meinen, die Eigentumsrechte müssen respektiert werden und so weiter und sehen das Urteil als einen Skandal an. Ich meine, das müsste auch im Interesse des Bauernverbandes sein, dass da vernünftig mit den Tieren umgegangen wird, oder? Eigentlich? Ja, da sieht man dann, sag ich mal, welche Lobby da stärker ist offensichtlich, ne? Ja. Also das Geld verdienen an den Mastsauen, ne, an den Mastschweinen, es wiegt für die dann doch höher als das Tierwohl offensichtlich. Weil ansonsten hätten die natürlich sagen können, ja, die dürfen da natürlich nicht einbrechen, aber wir kümmern uns drum in Zukunft, dass so eine Vergehen, wie in dieser Mastanlage vorgefallen sind, halt, weiß ich nicht, dass die ja helfen bei den Kontrollen beispielsweise. Ne? Genau, also das, nee, also da ist das dann lieber ein Skandal, was da passiert ist, dass da jemand eingebrochen ist und nicht der Skandal, dass da die so behandelt wurden, die Schweine. Ah, also, naja. Ja, und wie unangenehm das sein kann, wenn man so im eigenen Kot und Urin sitzt oder fast gesessen hätte, so wie die Schweine das wohl oftmals tun, leider, konnte man bei der Polizei in Berlin bei euch feststellen. Ne? Da ist irgendwie eine Decke eingebrochen und es hat sich ein schwalllos Kot und Urin ergossen. Irgendwie. Ja, es muss wohl auf einer Damentoilette auf dieser Polizeiwache geschehen sein, wo es offensichtlich zu einem Rohrbruch eines Abwasserrohrs kam oder eine Verstopfung. Und dadurch dann ein Rohrbruch und ja, diese Zwischendecke kam dann wohl runter, die, so wie das so geschildert wurde in dem Bericht, konnte die Polizistin entsprechend gerade noch sich aus der Kabine retten, wahrscheinlich so ein Bäckerhechtsprung mit runtergelassener Hose in Deckung und ja, Flatsch. Oh. War dann wohl scheiße. Oh. Das war scheiße. Warst du das vor, das wahrscheinlich, ja. Ja, aber ja, das ist ein bisschen, es sind wohl mehrere Polizeistationen in Berlin, die so auf Verschleiß gefahren worden sind, ne? Ja, das stand ja irgendwie, das ist nicht das erste Mal, dass irgendwie sowas passiert in der Art. Richtig, und wenn, dann wird immer nur Flickschusterei betrieben und eigentlich kann man nur hoffen, dass jetzt die aktuelle Landesregierung da mal so ein bisschen Geld auch in die Hand nimmt. Also was in den letzten Jahren viel passiert ist, ist bei den Feuerwachen schon mal, da wurde viel saniert, aber bei den Polizeiwachen offensichtlich noch ein enormer Unterhaltsrückstau da irgendwie. Mhm. Unterhalts- und Abwasserrückstau. Ja. Naja. Ich meine, wenn Berlin gebaut wird, das sieht man ja am Flughafen, ne? Mhm. Das ist ja alles nicht so, hat kein Hand und Fuß so richtig, ne? Ja, gut, das ist ja auch wirklich ein sehr spezieller Fall, also. Mhm. Und die Lufthansa bringt jetzt gestern ins Gespräch da irgendwie, dass abgerissen werden soll und neu gebaut werden soll oder irgendwie sowas, ne? Aber ja, heute haben sie sich wieder zurückgerudert da so ein bisschen. Also ich meine, so als Stammtischparole hat man sowas ja schon öfter mal gehört. so in Gesprächen oder auch ja, Leute, die gesagt haben, ja, die werden den auch nochmal zurückbauen und woanders wieder aufbauen, als wenn das so ein Fertigteilbauwerk irgendwie ist, hält man ja alles so ein bisschen für Quatsch, aber inzwischen. Also ich glaube, da ist nichts mehr ausgeschlossen, ne? Hm. Und klar, die Lufthansa will jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen die Diskussion mal wieder in die Öffentlichkeit rücken, weil da so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist anscheinend. Ja. Aber ja. Naja, also wir waren ja vor etlichen Jahren mal mit einem Flieger in Amerika und damals dachten wir schon, Mensch, das ist ja praktisch, da werden wir ja schon vom neuen BER starten. Naja, wie viele Jahre ist das her? Ich glaube so 4 oder 5 Jahre inzwischen. Oh. Und da dachten wir, wie gesagt, schon, ja, bis dahin ist er ja fertig und da werden wir schon von da starten. Oh, ja, nichts da. Nix. Gibt manchmal so Bauprojekte, die sich ins Unendliche verzögern. Ne? Hier in Hamburg hatten wir ja die Elbphilharmonie damals. Das war ja ähnliches Ding. Ne? Aber es wurde wenigstens mal irgendwann fertig. Also. Die ist fertig, ja. Ja. Nützt ja nichts. Wollen wir zum schöneren Thema kommen, oder? Wollen wir ein paar Blumen blühen lassen hier? Jo, das ist immer schön. Genau, weil wir hier in Schleswig-Holstein, ist jetzt eine Initiative gegen Monokulturen. Schleswig-Holstein soll blühen und das Land verschenkt irgendwie Saatgut an Bauern, Städte und Dörfer. Irgendwie haben sie 100.000 Euro, meine ich, beiseite geschaffen und ja, wollen dafür Saatgut verschenken halt. Ja, um ein bisschen gegen die Monokulturen gegen anzukommen und ein bisschen Blüten zu haben, was ja auch für die Bienen und so ganz wichtig ist. Ne? Ja, richtig. So eine Monokultur, gerade dann, weiß ich nicht, also in Norddeutschland ist ja, denke ich mal, viel Raps. Das wird so von Mai bis Juni blühen. Genau. Und dann je nach kommt der Witterung, Mais. Das ist so der, so die Richtung. Aber ja, eben alles, was dann Mais beispielsweise oder auch ein anderes Getreide, Weizen, Roggen etc. Sowas ist halt für nicht nur für die Honigbiene, für alle Insekten im Endeffekt ja genauso praktisch wie ein gepflasterter Parkplatz, ja, eine Betonwüste. Weil die können damit überhaupt gar nichts anfangen. Null. Ja, das wird alles mit oder per Wind bestäubt im Endeffekt, sowohl der Mais als auch das andere Getreide. Also da braucht man auch keine bestäubenden Insekten für, deshalb gehen die da auch nicht ran. Dieser Pollen wird also nicht genutzt. Und auch wenn der Raps, der prinzipiell an sich erstmal eine super Tracht ist, also eine super Pflanze für, ich sag mal jetzt aus meiner Sicht als Imker, natürlich auch für die Honigbiene. Ja, aber nach diesen 4 Wochen, 3 bis 4 Wochen Blütezeit, da ist da nichts mehr. Und in diesen 3, 4 Wochen, wo der Raps beispielsweise blüht, werden die Bienenvölker so stark, weil die natürlich so viel Futter haben und vereinfacht gesagt, die Königin merkt, oh Mensch, so viel Futter ist ja geil, jetzt werde ich mal richtig hier in Brut gehen und werde mal richtig schön Bienen produzieren. Mhm. Ja, und so genau, wenn der Raps fertig geblüht hat, sind die Bienen da, aber der Raps ist weg und damit auch das Nahrungsangebot. Ja, und die Völker können im Endeffekt eingehen daran. Also da gibt es inzwischen also wirklich viele Imker, die schon im Sommer ihre Bienen füttern müssen, weil die auf anderem Wege nichts mehr finden. Ne? Hm. So ein großer Trend, dass in den Vorgärten darf nur noch englischer Rasen wachsen irgendwie, da darf keine Blüte mehr irgendwo sein oder beispielsweise, dass die, weiß ich nicht, irgendwelche Hecken, die nicht blühen und denen den Bienen nichts mehr bieten und ja, das ist wirklich ein Problem. Nicht nur für die Honigbiene, aber gerade auch für die. Ja. Was mir letztes Jahr hier oben so ein bisschen aufgefallen war, dass wir mit mal viele Koppeln mit Sonnenblumen irgendwie hatten. So. Mhm. Weiß ich auch nicht, aber kriegen die Bauern auch irgendwas für? Weißt du da irgendwas zufällig irgendwie? Das kann war nämlich schon auffällig, sein. Dass viele Koppeln mit mal voll mit Sonnenblumen waren irgendwie. Mhm. Und das, soweit ich das weiß, werden Bauern auch inzwischen verpflichtet, einen gewissen Prozentsatz oder einen gewissen Prozentteil ihrer Fläche dann auch mit so einem Grünstreifen oder Blühstreifen, nicht Grünstreifen, Blühstreifen zu versehen. Und das mit der Förderung wird dem Ganzen natürlich dann noch zuträglicher sein. Und da macht sich natürlich bemerkbar, dass bei euch das Landwirtschaftsministerium von den Grünen geführt wird und da natürlich dann entsprechend auch die Förderung, die politische Förderung dahinter steht. Ne? Ja. Naja. Ich gucke halt mal hier. Bauern sehen Sonnenblumen. Sonnenblumen grüßen im Feldesland. Das steht ja so, wenn man hier so mal kurz googelt danach. Mhm. Ja, das scheint tatsächlich so zu sein. Ja, und nicht zuletzt ist die Sonnenblume vielleicht auch dann für die Biogasanlagen ganz interessant. Ja, weiß ja nicht, wie lange die dann stehen gelassen werden. Das ist ja inzwischen aber auch, weiß ich, dass Mais ja inzwischen felderweise oder hektarweise angebaut wird, gar nicht mehr, um die Nahrungsversorgung sicherzustellen oder. Ja, das ist hier oben, ist es hauptsächlich noch Biogasanlagen und sowas, wo der Kram reinkommt. Ja. Deswegen haben wir auch so ein bisschen mit den Wildschweinen hier so ein bisschen in den Tüdelchen Probleme, weil die sich natürlich auch in den Maisfeldern richtig wohlfühlen und vermehren. Ja, das glaube ich, ja. Oh, man kommt da nicht mehr so richtig gegen an. Und jetzt kommt ja noch diese afrikanische Schweinepest irgendwie. Aber das ist bei euch ja auch da, ne? Das soll ja, die kommen ja, glaube ich, aus Polen oder irgendwo kommt, glaube ich, diese Pest jetzt gerade zu uns rüber hier, ne? Ja, irgendwie ist das so und ja, irgendwie ist es zwar ruhiger zu dem Thema letztens geworden, aber das wird jetzt sicherlich dann, wenn die Schweine jetzt im Frühjahr wieder vermehrt unterwegs sind und auch Nachwuchs kriegen etc., da wird das sicherlich wieder aufkommen. Ja. Schwieriges Thema. Ja, ja. Naja, Schleswig-Holstein soll auf jeden Fall blühen. Bis zum 1. April können die Leute sich da ihre Blümchen abholen. Ich bin aber gespannt, ob das was bringt. Wäre ja schön, wenn man öfter mal so einen blühenden Streifen irgendwo sieht. Ja, kann man denn davon ausgehen, das muss gefördert werden, weil es sonst so trist bei euch ist, oder? Was will ich dazu jetzt sagen? Das ist hier nicht trist hier bei uns. Schleswig-Holstein ist schon schön, das Land zwischen den Meeren. Ja, und solange es nicht schneit, kommen auch alle gut zurecht. Ja, ja gut, mit dem Schnee sind wir diesen Winter echt so ein bisschen, das kennen wir ja gar nicht mehr. Wir haben ja seit 3, 4 Jahren überhaupt keinen Schnee mehr gehabt, so wirklich. Und diesmal gleich so extrem von mehreren Zentimetern. Ne? Ja, also wenn ich die Presseberichte verfolgt habe, ja, dann, also tut mir leid, ja, aber dann hat man, Da hat man echt den Eindruck, als hätten die letzten Generationen überhaupt nicht mehr gewusst, was Schnee überhaupt ist. Dann, oh ja, nein, das 15 Zentimeter Schnee, die Schule fällt aus, das öffentliche Leben bricht zusammen, oh, eine Schneewehe, jetzt sind es 20 Zentimeter, wir kommen nicht mehr raus. Sag mal, Das Problem ist ja, dass wir hier so viele freie Felder haben, wie du ja schon immer richtig erkennst mit deiner Öde, die du hier oben so beschreibst. So, wenn da jetzt 25 Zentimeter Schnee drauf liegen, bei diesen minus 5 bis 10 Grad, die wir hatten, ist das natürlich so ein richtiger Pulverschnee. Ja. Und wenn da der Ostwind dazu kommt, dann hast du natürlich ratzfatz irgendwelche Schneeverwehungen irgendwo. Dann ist die haben wir hier mit Radladern und LKWs teilweise den Schnee weggekarrt an Flensburg da, ne? Weil die gar nicht mehr wussten, wann mit dem ganzen Kram. Mit Radladern, naja. Schneefriesen kamen wieder raus. Die haben auch schon H-Kennzeichen wahrscheinlich. Naja, also, wie gesagt, wenn man die Presseberichte, also, weiß ich nicht, vielleicht war auch gerade. Ja, du musst es aber auch nicht so runterspielen. Das war schon nicht ohne. Mm. Ne? Mm. Wenn du tust, als wenn du aus Berlin hier aus den Alpen kommst hier, was, ihr habt doch auch nicht viel Schnee, oder? Wir sind dieses Jahr ziemlich verschont geblieben, aber bei uns heult auch keiner, wenn mal über Nacht 30 Zentimeter Schnee fallen. Also damit kommt man dann einfach mal zurecht. Ja? Da gibt es Winterdienst, Bereitschaftsdienste und dann ist morgens die Straße in aller Regel frei. Und wenn nicht, kann man halt nur 30 oder 40 fahren. Gut, kommt auch dazu, also gerade auf der Berliner Stadtautobahn, ne, ist ja die meistbefahrene Autobahn in Deutschland von der Anzahl der Fahrzeuge her. Und da ist es dann manchmal schon, wenn dann so ein Sonntagsfahrer mal unterwegs ist und die erste Schneeflocke fällt, allen fällt ein, gerade am Anfang vom Winter, also quasi so im Januar, Februar, oh, wir haben ja noch gar keine Winterreifen drauf, jetzt fällt eine Schneeflocke, wir können nur noch Schrittgeschwindigkeit fahren. Okay, aber es bricht trotzdem nicht das öffentliche Leben zusammen. Ja, und es wird nicht der Notstand ausgerufen, es wird also nicht die Nationalgarde irgendwie aktiviert und weiß ich nicht, Bergepanzer, um da die norddeutsche Tiefebene wieder frei zu kriegen. Also, naja, ich habe das so ein bisschen als übertrieben empfunden. Das ist ja nur eine Empfindung. Es ist natürlich völlig subjektiv, was ich hier erzähle. Und wo wir hier gerade bei diesem Hamburg-Berlin hin und her sind, hier im Hintergrund läuft hier der Fernseher, weil ich von Fußball geguckt habe, das ist gerade das Spiel von gestern. Jetzt eine Wiederholung, Hamburg gegen Berlin. Mhm. Und Berlin hat gestern gegen Hamburg gewonnen. Ne? Berlin kann tatsächlich gewinnen, ja gut, gegen HSV, ja. Aber ja, das ist ja auch jetzt keine große Kunst im Moment. Ne? Nee. Aber die haben das so ein bisschen Wut auf ihre Spieler irgendwie, also die sogenannten Fans vom HSV, die sind da irgendwie gerade ein bisschen paar Gruppierungen, die da durchdrehen, ne? Gestern wollten irgendwie 60 Leute irgendwie den Kabinentraktor irgendwie stürmen und die Polizei wohl irgendwie mit Pfefferspray und Knüppeleinsatz irgendwie verhindert. Also das ist schon krank, ne? Wenn man da in die Kabine will und die Spieler da vermöbeln will. Ja, also das kann ich dann auch nicht mehr wirklich nachvollziehen. Nee, überhaupt nicht. Also man kann ja enttäuscht sein über ich sage mal, seinen Verein, oder man kann auch mal sauer oder wütend sein. Aber dass man jetzt den an den Kragen will, also wirklich offensichtlich ja auch körperlich da einen Schaden zufügen möchte, also. Ne, ich glaube, die wollen nicht in die Kabine und irgendwelche rhetorischen Reden schwingen. Also. Na, wahrscheinlich nicht, die wollen nicht sagen, du, spiel mal wieder vernünftig. Also, Ja, aber das muss auch für die Spieler, muss das auch scheiße sein. Die verlieren ja nun auch eigentlich, sag ich mal, nicht mit Absicht auf dem Platz, oder? Ich meine, klar ist das so, die Fans bleiben bei ihrem Verein und die Spieler, die sagen, oh, steigt halt ab, ich spiele nächste Saison trotzdem erste Liga und wechsle irgendwo anders hin. Ne? Gut. Aber es ist alles kein Grund, da um irgendwelche Kabinentrakte zu stürmen. Und bei dem Spiel gegen Leverkusen, wo sie zu Hause verloren hatten, wollten sie auch zweimal den Platz stürmen. Da hat die Polizei das mit der Hundestaffel irgendwie verhindert da. Und also ja, und irgendwie beim Trainingsgelände des HSV, da wurde ja auch irgendwie so ein großes Banner oder ein großes Plakat aufgehangen mit Kreuzen oder so. Also, ja, wir kriegen euch alle irgendwie, und dann haben sie Holzkreuze aufgestellt, und im Stadion hing auch schon so ein Plakat da, wenn die Uhr ausgeht, dann jagen wir euch durch die Stadt oder irgendwie sowas. Und also, ja, gut, dann unter aller Kanone. Kann man noch eine neue Uhr mit der zweiten Liga starten? Meine Güte, die kriegt vielleicht die gleiche Zeit dann wieder. Ich meine, HSV-Fans sind ja alle ein bisschen merkwürdig, aber so krass wie die Gruppierung da, die reißt natürlich auch den Ruf aller so ein bisschen rein. Ne? Das ist gleich, wie wir schon mal in Rostock das Thema hatten. Das heißt in den Medien überall Rostock-Fans, und letztendlich sind das so ein paar Chaoten, ne, von 50 bis 100 Stück. Ja. Wir hatten das letzte Mal schon mit dieser Kneipe da, wo sie der Oma da die Kneipe da den Schnaps ausgesoffen haben und was weiß ich was und am Ende sogar noch die Kasse geklaut haben. In die Küche gepinkelt. Genau, also, naja, jetzt hatten sie letztens in Hamburg auch schon wieder zufällig die Rostocker, die waren auf dem Weg nach Bremen irgendwie zum Spiel und mussten in Hamburg umsteigen, sind da in den Zug rein, haben gleich die Fahrgäste da irgendwie körperlich bedroht, haben die Fenster zerschlagen, innen Graffitis angesprayt und so weiter, dass der Zug gar nicht erst losgefahren ist aus dem Hauptbahnhof, wo man die Rostocker gleich wieder in einen anderen Zug gesteckt hat, wieder Richtung Heimat, weil die sind in Bremen gar nicht angekommen. Und das steht natürlich in allen Medien immer, ja, unter dem Sammelbegriff Rostock-Fans, Fußball-Fans und so weiter und ja. Ja, das ist natürlich doof. Das sind immer so kleine Gruppierungen, die alle reinreißen, da, ne? Ja, unnötig. Unnötig, ja. Eigentlich unnötig. Und hat auch nichts mehr wirklich mit dem, was ich normale Fan-Emotionen nennen würde, zu tun, ne? Also. Nee. Nee, weiß ich auch nicht. Also, da sind wir bei St. Pauli jetzt zum Glück anders. Und dann halten alle zusammen und dann steigt man ab. Und dann wird mit Abpfiff gesungen, eine neue Liga ist hier ein neues Leben und alles ist gut. Noch ein Astra, ne? Ja, so muss das doch sein, oder nicht? Natürlich ist das ärgerlich, wenn man absteigt, aber mein Gott. Ist halt auch nur Fußball, ne? Ja, aber vielleicht ist das auch ein bisschen selbstgemachtes Problem. Also ich kriege ja nur wirklich nicht viel von Fußball mit, aber man unterstellt dem HSV ja zumindest so eine gewisse Überheblichkeit, die sich in den letzten Jahren bis Jahrzehnten entwickelt hat. Ja, der Dino der Liga und unabsteigbar halt, ne? Ja. Das ist halt das, wo sie, ja, das ist halt sehr hochgestellt in dem Verein halt, ja, ne? Das, naja, und das Ding geht jetzt, droht jetzt zu zerbrechen. Die Uhr muss abgebaut werden. Mhm. Also ich kann mich da anbieten, die mit abzubauen. Ich bin ja nur Elektriker. Naja, aber wie das so mit so ein bisschen, ja, Rivalität ist, hast du letztens auch mitbekommen beim Eishockey da, wo die Preußen gegen die Eisbären gespielt haben, ne? Ja, das hast du mir auch so ein kleines Video geschickt, das war ja auch schon so ein bisschen grenzwertig, aber so ein Lokalderby, naja, ein berühmt-berüchtigtes in Berlin, ja, die. Da gibt's auch eine ganz alte, ja, ich weiß gar nicht, das muss auch eine Art Fanfeindschaft sein, also aus Ostzeiten eigentlich noch. Und die da am lautesten brüllen, sind eigentlich die überhaupt nichts mehr von der Wende mitbekommen haben, weil sie noch nicht geboren waren. Ja, und da war dann auch so ein bisschen Pyrotechnik im Einsatz, so Bengalos und so. Jetzt nichts Dramatisches, aber die Polizei hatte schon ein wachsames Auge. Oh, das ist ja gut. Ja. Naja, so ist das halt. Da kommt dann Alkohol mit zu und so, ne? Ganz schlimm. Ja, das ist dann immer das Problem, genau. Aber du sagtest ja, am Ende war ja eigentlich alles gut. Ein paar Aufkleber angeklebt da und mit dem Edding ein paar Stühle beschriftet. Alles im Rahmen. Das soll dann ja auch so sein, ne? Dafür, dass vorher einige mit also enormen Sachbeschädigungen gerechnet haben, ist das glimpflich alles ausgegangen. Und ich sag mal, wenn Fans laut sind, dann ist das ja auch schön. Die sollen ja ihren Verein auch anfeuern. Ob einem jetzt der ein oder andere Gesang oder Spruch da gefällt, okay, ist geschenkt. Aber im Endeffekt, ja, das ist dann noch eine Fanszene, sag ich mal. Das ist völlig im Rahmen gewesen. Da sollte irgendwie so ein Zuschauerrekord aufgestellt werden, ne? Ja, es war halt Eintritt war frei oder was, glaube ich, ne? Genau, das ist, geht halt um die Landesliga, ne? Also es sind nicht die Eisbären, die DEL-Mannschaft, die ja momentan gerade wieder um die Meisterschaft spielen in den DEL-Playoffs, sondern es geht um die Landesliga, womit die Eisbären sich auch selbst versuchen, so ein bisschen, ja, oder ihrem eigenen Nachwuchs so ein bisschen Spielpraxis zu bieten. Das ist die vierte Liga. Ach, stimmt gar nicht. DEL, DEL2. Dann haben wir Oberliga, Regional, dann ist die fünfte Liga sogar, die es in Berlin gibt. Und ja, aber die Fangruppen, vielleicht waren auch die Fans, die da waren von der Eisbären-Landesliga, die sonst in einer anderen Spielstätte Hausverbot haben oder so, weiß ich nicht. Ach so, meinst du das? Ich wollte gerade sagen, weil das hat ja nun doch scheinbar den Reiz, ne? Wenn man so, ich hatte ja mal, wurde mir das geschrieben, das hatte ich ja mal im Internet mal eingegeben hier. So Preuß und Eisbären, und das war damals ja wohl schon, wie du schon sagtest, das war so Ost gegen West so ein bisschen, ne? Ja, als die Preußen halt wirklich noch auch erste Liga gespielt haben. Und die Zeiten sind aber auch wirklich lange vorbei. Also da ist nicht viel mehr als der Name noch übrig, beziehungsweise sind sehr Capitals zwischendrin und haben sich das ein oder andere Mal auch, ich sag mal, wegen finanziellen Gründen neu gegründet und den Namen gewechselt und naja. Ja. Naja, nun wollen wir auch nicht zu sportlich werden hier, ne? Ich weiß nicht, wer hier alles so sportbegeistert ist, unser Zuhörer, aber so ein kleiner Ausblick muss ja mal sein, ne? Genau, ja, Eishockey an sich kann man sich schon mal angucken, wobei muss nicht im Fernsehen sein. Ja, ich habe immer das Problem mit dem Puck da, also ich sehe den Puck überhaupt nicht, wo der ist und die Regeln kenne ich auch nicht so wirklich, da irgendwie mit der blauen Linie da und was weiß ich was da. Ich kenne hier nur in Salzburg, bei uns ist so eine blaue Linie durch die Stadt gezogen. Da, wenn du da lang tängelst, dann kannst du so alle Sehenswürdigkeiten von Rendsburg sehen, was es denn hier so bei uns an Sehenswürdigkeiten gibt. Mhm, sind alle zwei da miteinander verbunden. Daher kenne ich die blaue Linie. Und beim Eishockey weiß ich auch nicht, dass es irgendwie mit passen. Egal, wollen wir auch nicht jetzt die Regeln erklären, ja? Nö. Wahrscheinlich macht das mehr Spaß zu sehen, wenn man die Regeln kann und den Puck sieht. Ich weiß gar nicht, warum da nicht. Heutzutage gibt es so schöne blinkende LEDs und was weiß ich was. Warum macht man die Pucks nicht so ein bisschen blinkend oder so? Ja, sag mal nur, weil du jetzt ein Problem hast, den Puck zu verfolgen, ist jetzt, naja. Aber erzähl doch mal kurz von den beiden Sehenswürdigkeiten in Rendsburg. Das interessiert mich schon noch mal kurz. Welche beiden Sehenswürdigkeiten? Ich dachte, es gibt ja, wenigstens wir haben hier halt zwei. Wir haben so ein paar Sachen, haben wir hier in Rendsburg. Ne? Also die schöne Marienkirche oder das alte Rathaus. Und also es gibt schon so ein paar nette Sachen, also so ist das nicht. Mhm. Aber wie gesagt, ich komme ja auch nicht direkt aus Rendsburg. Da müsste ich einmal über den Kanal mit der eisernen Lady, mit der Schwibbelfähre, die momentan nicht fährt, weil sie auch kaputt ist. Mhm. Da ist ja damals ein Schiff reingefahren und ja, irgendwie dauert es ja ewig, bis sie neu kommt, weil das ja irgendwie ausgeschrieben werden muss, weil das Steuergelder sind. Ja. Und boah, du kennst leidiges Thema. Ja. Ja. Naja, so ist das. Ja, und was haben wir denn noch hier Schönes? Ein betrunkener Rast mit Blaulicht durch die Mönchengladbacher Innenstadt. Das ist auch schön. Da hat sich jemand so ein Blaulicht gekauft. Ich schätze mal bei irgendeinem Elektroversandhandel oder eBay oder was weiß ich wo. Hat sich das Ding oben auf sein Auto gepappt und ist mal eben so ein bisschen ja durch Mönchengladbach gefahren. Und wurde dann von der Zivilstreife gestoppt. Ne? Ah, das ist ärgerlich. Ja. Die hatten ihn noch so ein bisschen verfolgt erst und der ist dann mit 100 km/h ist er dann da rumgerast. Mehrere Ampeln bei Rotlicht passiert und naja. Und dann stand da bei dem Fahrer, wurde Alkoholwert von 0,8 Promille festgestellt. Und er war ja stark betrunken. Und wenn ich mir so überlege, wo ich damals Führerschein gemacht habe, ich meine, jetzt kommt von dir wieder, das ist auch schon ewig her. Nein, das würde ich, als wenn ich auf dein Alter anspielen würde, auf dein hohes Alter, natürlich, aber da würde ich ja nie drauf eingehen, um Gottes Willen. Da gab es noch die 0,8-Promille-Grenze damals. Also ich durfte mit 0,8 Promille noch Auto fahren. Mhm. Und heutzutage steht in den Zeitungen ein Betrunkener. Ne? Also ich durfte damals betrunken Auto fahren. Ist das nix? Ja gut. Was der Kaiser halt so zugelassen hat damals. Der Kaiser. Der Herr Bismarck. Ne? Hast du nicht erzählt, du hast das kaiserliche Wappen noch in deinem Führerschein drin? Nee, ich habe aber tatsächlich noch so einen rosanen Lappen habe ich noch. Du hast wahrscheinlich schon diese moderne Plastikkarte. Ja, den, ne? Den gab es zu meiner Zeit nicht mehr. Die Plastikkarte gab es, den rosanen Lappen gab es. Die Wahl hatte ich gar nicht. Ja. Du hast wahrscheinlich auch schon deine Prüfung irgendwo am PC gemacht, also die theoretische, ne? Die gab es bei eBay damals schon. Also ich konnte mir die ersteigern. Ich musste noch so richtige Papierbögen ausfüllen und Kreuze machen und so weiter. Heutzutage, glaube ich, gibt es ja sogar schon Filme in der Prüfung, was die man da sehen kann, so kleine Spots, wo man dann nach dem Ankreuzen muss, was richtig ist und so weiter. Und da ist die Technik auch nicht stehen geblieben. Ja, in der Digitalisierung ist Deutschland da ganz weit vorne. Gut. Okay. Naja, aber der Bursche auf jeden Fall hat sich da so ein Blaulicht auf aufs Auto geballert und ist da so ein bisschen durch die Stadt gefahren und meinte, er darf mal wilde Sau spielen. Naja. Ja, das aber dazu noch sagen. Offensichtlich auch einige, sag ich mal, die Straßenverkehrsordnung dann nicht so gut kennen und sich davon von einem einzelnen Blaulicht offensichtlich schon so beeindrucken lassen und Platz machen, was ja ganz gut war bei der Geschwindigkeit, sonst wäre es da wahrscheinlich zu irgendeinem Crash gekommen. Aber im Endeffekt ist es so, dass das Blaulicht alleine halt überhaupt nichts erstmal aussagt. Ne? Also das, was man allgemeinhin dann kennt, ist halt nur die Kombination zwischen Blaulicht und Einsatzhorn. Das ist also das Martinshorn an sich ist erstmal auch nur ein bestimmtes Horn. Das ist halt ja diese Kombination, die dann sagt, man hat freie Bahn zu schaffen. Und das Blaulicht alleine signalisiert eigentlich nur die Inanspruchnahme der Sonderrechte, wie das Übertreten von Geschwindigkeitsvorgaben oder auch das Überfahren einer roten Ampel, also das Nicht-Anhalten da. Aber wie gesagt, dass andere Verkehrsteilnehmer Platz machen müssen, das ist nur gegeben, wenn die Kombination aus Einsatzhorn und Martinshorn und dem blauen Licht. Und über Kreuzungen, wo die Ampeln rot sind, darfst du nur mit Blaulicht fahren, ohne Horn? Nee. Naja, theoretisch schon. Also dafür muss, also für die Inanspruchnahme von Sonderrechten, die muss nicht mal irgendwie gekennzeichnet sein, wenn man es streng nimmt. Dann darf man aber auch nicht damit rechnen, dass einem irgendjemand Platz macht. Ne? Also der dann, ich sag mal, von rechts oder links kommt und grün hat, der muss dann halt nicht bremsen. Das Übertreten von oder das Nichtbeachten von Verkehrsregeln ist erstmal das Sonderrecht, was auch nur bestimmte, unter bestimmten Voraussetzungen gegeben ist. Ne? Das ist bei der Polizei halt die Erfüllung hoheitlicher Pflichten oder wie heißt das schon, Abwendung von Gefahren bei Leib und Leben etc. Aha. Aber das Wegerecht, dass also, weiß ich, dass ich halt durchgelassen werde mit einem Einsatzfahrzeug oder dass jemand, wenn ich über die rote Ampel fahre, halt auch wirklich anhält im besten Falle, das ist nur gegeben durch das Einsatzhorn in Kombination mit dem blauen Licht, ja. Okay. Also das kann man ganz gerne mal nachlesen, wenn man Sonderrechte und Wegerechte, Google ist dein Freund, sage ich dazu. Da gibt es einen kleinen Unterschied. Ich meine, muss ja auch keiner wirklich drauf anlegen. Gerade die Polizei hat ja schon das ein oder andere Mal einen Grund, vielleicht nicht unbedingt mit Einsatzhorn zu fahren. Ne? Diese, ich sag mal, umgangssprachliche stille Anfahrt, um halt den entsprechenden, Verbrecher auf sich aufmerksam zu machen, dass die halt gleich da sind. Wäre doof. Das wäre doof. Von daher sollte man jetzt nicht unbedingt auf Teufel komm raus sagen, nee, ich lasse die Polizei nicht durch, die hat ja nur Blaulicht an. aber ich mache die Bahn dicht. Ja, genau. Ich sag mal, interessant ist das Ganze dann natürlich, man kann ja auch mal mit einem Einsatzfahrzeug einen Unfall haben. Und dann ist die Schuldfrage natürlich von so Kleinigkeiten unter Umständen abhängig, ne? Und auch das Fahren mit, ja, unter Sonder- und Wegerechten befreit einen halt nicht von der Sorgfaltspflicht. Man ist von den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung befreit, insofern es denn wirklich nötig ist. Also man darf dann auch nicht mit, weiß ich, wenn man zum Einsatz fährt, mit 180 durch die Innenstadt oder durch eine 30er-Zone fahren. Das ist dann nicht mehr gerechtfertigt im Einzelfall, gehe ich mal so stark von aus. Ne? Okay. Also die gegenseitige Vor- und Rücksicht, die kann man nicht außer Kraft setzen, durch keine Regel. Das ihr solltet in Berlin mal lieber den gelben Hubschrauber, den Christoph 31, vielleicht mal mit dem Martinshorn und Blaulicht ausstatten. Ja, dann auch noch so ein paar LEDs oder so ein paar Begrenzungsleuchten noch zusätzlich anbringen. Ja. Weil bei euch kacheln ja tatsächlich die Busse den Rettungshubschrauber an. Ja, also das ist auch völlig unverständlich, ja. Da muss man sagen, also der Christoph 31, sprich unser ADAC-Rettungshubschrauber hier in Berlin, der ist zu einem Einsatz gerufen worden am Bahnhof Südkreuz. Und der Bahnhof Südkreuz hat auf einer Seite einen großen, ja, Busbahnhof. Also nicht für die Öffentlichkeit, nicht für PKWs freigegeben, sondern eigentlich ausschließlich für Busse. Ja, da ist also genug Platz. So ein Rettungshubschrauber hat ja auch vorgeschrieben eine gewisse Mindestlandefläche, die er innerstädtisch einhalten muss. Die war da also locker gegeben, unterstelle ich jetzt mal. Aber der entsprechende Busfahrer, der da seinen Bus wenden wollte, hat dann anscheinend das Ganze ein bisschen falsch eingeschätzt und war dann der Meinung, er müsste gegen eins der Rotorblätter fahren. Ja. Was dann natürlich zu einem längeren Ausfall des Rettungshubschraubers geführt hat. Also es war offensichtlich jetzt kein irreparabler Schaden oder kein heftiger Schaden, aber es führt natürlich dazu, dass der sehr gründlich überprüft werden muss, ja, klar, und diesen Einsatz entsprechend nicht so fortsetzen konnte, wie er das wahrscheinlich sollte. Und irgendein anderer Busfahrer war da noch, der sich das Ganze da angeguckt hat. Und der ist dann nochmal rückwärts mit seinem Bus gegen irgendeine Haltestelle gesagt. Ne? Also. Vor lauter Schreck dann noch. Oh, nein. Naja, ich meine, das mit dem Fluggeräten überprüfen, das kennst du ja, ne? Ihr saßt da auch irgendwie oder wolltet mit dem Flieger nach Köln und hattet so ein bisschen Verspätung. Ja, die Maschine irgendwie technischen Defekt hat oder irgendwie sowas. Also ne? Wir haben zum Glück ein bisschen Reserve eingeplant. Wir sind halt zu einer Fernsehaufzeichnung rüber. Und zwar so, dass wir ganz in Ruhe dort uns in Köln auch noch zu diesem Fernsehstudio begeben konnten und ja, eigentlich so kurz vorm Betreten der Sicherheitschecks am Flughafen kam schon die SMS, ah, wir müssen Ihnen leider mitteilen, haha, Ihr Flug hat Verspätung. Das war erst eine Stunde, dann waren es plötzlich 2 Stunden. Und ja, irgendwie, ach, die sind auch nicht so hundertprozentig rausgerückt. Das, einerseits gab es so erst einen technischen Defekt am Flieger. Ich habe dann auch, ja genau, per Twitter das irgendwie so lapidar kommentiert und habe die Fluggesellschaft da gar nicht mit in CC genommen oder so, sondern bloß den Namen der Fluggesellschaft mit reingeschrieben, ohne den offiziellen Twitter-Account zu nennen. Und prompt kam die Antwort, ja, eben genau von dieser Fluggesellschaft, die scheint also ihren Namen quasi zu scannen in Twitter. Ja, wir sind natürlich um ihre Sicherheit bedacht, bla bla, und deshalb war das natürlich total notwendig, unser Flugzeug zu überprüfen. Ja gut, keine Frage, ich will ja da auch sicher hinkommen. Und dann gab es irgendwie noch eine Sperrung der Startbahn wegen Bauarbeiten in Köln kurzfristig. Ich weiß nicht, ob die da irgendwelche Schlaglöcher irgendwie noch stopfen mussten oder so. Naja, und im Endeffekt sind wir dann vom Flughafen direkt ins Fernsehstudio gefahren und mit unserem Handgepäck da, und hat alles ganz gut geklappt. Und naja, den Abend vorher hat ja unser Gastgeber noch irgendwie abgesagt, den wir da erst gebucht hatten. Und also irgendwie, naja. Aber bisschen im Endeffekt, Chaos über der ganzen Reise, aber im Endeffekt war es gut. Dann, ne? Ja, ne, wenn man irgendwie am Vorabend 22 Uhr morgens oder vormittags um 11 sollte der Flieger, glaube ich, gehen, oder 11.40 Uhr, und abends, den Vorabend schreibt der, ja, geht doch nicht, schade. Super, steht man natürlich erstmal da. Irgendwie muss man ja unterkommen. Ja. Ich meine, klar, man findet auch in Köln sofort eine Unterkunft, aber ich war jetzt nicht bereit, irgendwie mehr als 100, 150 Euro dafür ein Doppelzimmer auszugeben. Ja, ne? Ja. Naja, hat dann alles ganz gut. So ein Privatzimmer über so eine Zimmerbörse, ne? Ja, ich meine, kann man ja sagen, das ist also Airbnb, die selber konnten ja jetzt auch nichts dafür, sondern das war halt der Anbieter seiner Wohnung da. Das war halt sehr gut gelegen, wirklich direkt eigentlich neben dem Fernsehstudio, und irgendwie fiel ihm ein, er schafft es dann nicht rechtzeitig, uns den Schlüssel zu geben, und wir sollen uns dann einfach melden. Haben wir gesagt, ja, aber wir sitzen dann in einer Fernsehaufzeichnung. Ja, da können wir uns nicht melden, da können wir nicht mal kurz rauskommen und mal den Schlüssel holen. Naja, also irgendwie hin und her. Jedenfalls dann Ende vom Lied war, wir haben von Airbnb alles erstattet bekommen. Und dann war gut. Ist halt bloß auch wieder Nervkram gewesen, dass man sich damit beschäftigen musste und man eigentlich den Kopf mit anderen Sachen schon voll hatte. Und dann habe ich den Vorabend auch bis 0 Uhr irgendwie Hotelzimmer gesucht, und naja, hat alles geklappt. War eine super Aufzeichnung. Es war das Neo-Magazin Royal von Jan Böhmermann. Das war so ein bisschen mein Fanboy-Moment. Ich bin ja so ein Böhmermann-Groupie, und naja, das war einfach schön. Ja, siehst du. Hat sich das Ganze doch gelohnt. Genau. Ja, Lars, zur letzten Folge haben wir noch ein paar Kommentare gekriegt. Ich glaube, die sollten wir noch mal vorstellen. Genau, damit meine Technik nicht versagt. Ich habe hier alles ausgedruckt. Man kann sogar so eine Sache ausdrucken. Das wusste ich gar nicht mehr. Ja? Du hast sogar die Kommentare ausgedruckt. Na klar. Ich würde dazu einfach mal... Der Jörn, der hat uns beispielsweise einen Kommentar geschickt. Und zwar ging es da zu den herrenlosen Gepäckstücken, zu denen wir da eine Meldung hatten. Der Jörn Schaar schreibt dazu, Moin, zu den herrenlosen Gepäckstücken. Ich glaube, dass in Berlin einfach das Gesetz der großen Zahlen greift. Wenn von 1000 Fahrgästen am Tag vielleicht einer mal eine Tasche stehen lässt, dann kommst du in Städten wie Hamburg oder Berlin schneller auf diese Quote als beispielsweise in Rendsburg oder Schnarubtumbi. Schöne Grüße aus der Weltstadt Husum, Jörn. Ja. Ja, was ist da für Dörfer gibt bei euch? Ja? Das ist ja Wahnsinn. Gibt ja auch den Podcast von Osttumbi. Was? Vom Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverband, denke ich. Mhm. Ja, warte, ich muss mal kurz gucken. Schnack und Tumbi heißt der, genau. Vom SHZ.de. Ach, okay. Ja, von denen habe ich, glaube ich, per Telegram da Nachrichten abonniert, ja. Ja, genau, genau. Das sind die. Ja. Den Podcast hast du nie gehört, oder? Nein. Das ist eigentlich gar nicht so ganz schlecht. Oh, ich habe meine Bugwelle am Podcast, ist glaube ich so schon momentan groß genug. Und ich habe momentan auch viel. Ich habe jetzt hier, wo ich gerade hier bin, es geht 22 Episoden, 17 Stunden 43 habe ich noch vor mir. Also. Mhm. Hui. Ja, muss man aufpassen, dass das nicht irgendwann zu Ballast wird. Ne? Aber denke, das kriegst du Gott. Spätestens im nächsten Urlaub abgearbeitet. Ja, da mache ich mir keinen Stress von. Es gibt ein paar Sachen, die aktuell sind, also so aktuelle Geschichten, die lösche ich dann tatsächlich manchmal raus. Wenn ich die lange nicht gehört habe, denke ich mir, weißt du was, das bringt, macht jetzt keinen Sinn mehr, das noch zu hören. Hm. Das ist so ein Fußball-Podcast hier, Rasensport Royal oder sowas. Wenn der Spieltag jetzt irgendwie 2-3 Wochen her ist, dann muss ich mir das nicht mehr anhören, was da los war. Also, ja, Fußball-Podcast brauche ich nicht löschen. Das, ich habe nämlich keine abonniert. Gar nicht abonniert bei dir. Ja, ich habe da auch so ein paar, die ich wirklich aktuell, sobald sie rauskommen, höre und die anderen, wenn dann mal Zeit ist. Dadurch, dass ich ja mit den Öffentlichen wieder viel unterwegs bin, kriege ich so 1 bis 2 Stunden pro Tag locker mit Podcast rum und teilweise sogar, dass ich auf manche schon warte und kaum erwarten kann, oh, heute ist Sonntag, heute kommt wieder der und der oder Mitte des Monats und so weiter. Ja. Ich höre zu Hause, höre ich eigentlich auch gar keinen Podcast. Ich höre tatsächlich nur, ja, beim Sport höre ich Podcasts, wenn ich da bin. Mm. Oder auf der Arbeit im Büro, alternativ als Radio. Und ja, so zu Hause höre ich eigentlich echt gar nichts. Auf der Autofahrt auch nicht. Und wenn ich zur Arbeit fahre, weil ich eine Fahrgemeinschaft habe. Und ja, die werden sich bedanken, wenn ich morgens da irgendwelche Podcasts anschmeiße. Meine beiden Mitfahrerinnen. Aber was ich manchmal bei denen alles so morgens hören muss im Auto, das ist auch nicht schön, aber naja. Ja, wer noch ganz schön viel Podcast hört, ist ja die Mini Lancelot, ne? Die Silke hat uns auch einen Kommentar wieder geschickt. Genau. Und Silke hat geschrieben: Hallo, ihr zwei. In Österreich, Spanien und Italien gilt schon seit Jahren die Widerspruchslösung beim Organspenden. Ich finde die Variante auch tatsächlich die bessere Lösung. Ich denke auch, wie ihr ja auch schon selber gesagt hattet, dass hier tatsächlich weniger Menschen widersprechen, als sich hier in Deutschland dafür positiv zu entscheiden. Eine kleine Bemerkung am Rande für die Urlauber. Sollte man im Urlaub in diesen Ländern tödlich verunglücken, gilt der Valid zum Spenden als vorausgesetzt. Hier haben auch die Angehörigen kein Widerspruchsrecht. Möchte man nicht spenden, sollte der Urlauber einen ausgefüllten Widerspruch bei sich führen. In Belgien, Norwegen oder Finnland dürften auch die Angehörigen widersprechen. In den oben genannten Ländern gibt es dadurch bestimmt mehr potenzielle Spender. Liebe Grüße, Mine Lancelot. Ja, Silke, vielen Dank für deinen Kommentar, der mir wieder was Neues gelehrt hat, dass ich teilweise in diesen Ländern der will jetzt im Spenden einfach vorausgesetzt werden und die Angehörigen noch nicht mal ein Widerspruchsrecht haben. Also das finde ich schon ganz schön knackig. Ja, und vor allem auch als Urlauber. Ne? Also das ist ja dann noch das Ding. Also da hätte ich mir jetzt bisher überhaupt keine, oder habe ich mir keine Gedanken drum gemacht, dass das jetzt, weiß ich nicht, wenn ich da nur durch das Land fahre oder auch Urlaub in dem Land mache, dann automatisch zack, Organspender. Ja, also gut, ich habe meinen Ausweis prinzipiell jetzt kein Riesenproblem, aber also eigentlich möchte ich schon noch irgendwie selber entscheiden, ob ich Spender bin oder nicht. Also, muss man zumindest mal im Hinterkopf behalten und dann, wenn das jemand für sich entscheidet, das kommt gar nicht in Frage, dann sollte man schon irgendwie, weiß ich nicht, ein Zettelchen einstecken haben, wo drauf steht, ist nicht. Nicht, ja. Ja, muss man wahrscheinlich irgendwie ein Portemonnaie oder irgendwas haben oder wo soll man sowas sich hinstecken, jo? Tja. Ich weiß auch nicht, wenn denn so ein Unfall ist, das kommt ja da wirklich auf Minuten und Sekunden an, nachher letztendlich da und dadurch stöbern die dann noch alle möglichen Sachen, ob da irgendwo ein Widerspruch drin liegt oder irgendwie sowas. Naja. Das weiß ich wirklich auch nicht. So ist. Aber das Thema ist jetzt wirklich, hat uns durch jede Folge bisher begleitet. Ne? Also das Thema Organspenden ist echt was. Ja, da gibt es eine Menge offensichtlich drüber zu sagen. Ich habe immer noch keinen Organspendeausweis. Immer aber ich habe auch noch nicht meinen DKMS-Ausweis, habe ich auch noch nicht. Meine Karte. Die haben mir zwar eine E-Mail geschickt, dass alles eingegangen ist und die alles gemacht haben und ich jetzt da in dieser Datenbank drin bin. Und in 6 bis 8 Wochen kommt dann meine Karte. Also die machen wahrscheinlich einmal so einen Rutsch da und drucken einmal im Quartal da ihre Kärtchen. Und dann kriege ich dann meine Lebensretterkarte. Ja, und dann mal gucken, ob ich irgendwann mal zum Recall darf. Ne. Ja, was haben wir hier noch? Der sagen, Lars. Ach nee, das bin ja ich. Ich wollte gerade sagen, der Lars hat noch geschrieben. Aber. Wir haben von dem Thomas einen Kommentar per Mail bekommen. Den habe ich dann einfach mal frecherweise in unseren Kommentarfeed mit eingefügt. Deshalb taucht der erstmal als Lars da auf. So. Der Thomas hat jedenfalls geschrieben, moin ihr beiden, Das Parken von Anhängern auf öffentlichen Straßen ist in § 12 der StVO unter 3 Bertha geregelt. Und hat er da die URL dazu noch mit eingefügt. Wenn man sich aber einen Smart kauft und da seinen Tandem-AXA Wohnwagen anhängt, darf man so lange stehen bleiben, bis man mit beiden wieder zum TÜV muss. Macht weiter so mit euren unterhaltsamen Themen. Gruß Thomas. Genau, das war diese Nachricht, wo der Eigentümer da seines Hauses seine Einfahrt abgesperrt hat oder eingegrenzt hat. Die Smarts hingestellt hat, ja. Genau. Da waren wir uns nicht ganz einig, weil ich mal gehört hatte, dass man irgendwie mit dem Anhänger nur irgendwie 14 Tage unbewegt irgendwo stehen lassen darf. Mhm. Aber jetzt lernen wir ja gerade, wenn wir da einen Wagen vorklemmen, darf das Gespann da stehen bleiben. Ne? Wäre auch mal ein schönes Bild, eigentlich so ein Smart mit einem Tandem-AXA zu sehen. Ne? Ja. Ja. Naja. Siehst du, wieder was gelernt. Schönen Dank, Thomas. Mhm. Und zum selben Thema hat uns auch der Daniel geschrieben, der Brombeerfalter. Und er hat geschrieben, ihr habt bezüglich der Parkdauer richtig vermutet. Es gibt einen Unterschied zwischen alleinstehenden Anhängern, die dürfen maximal 2 Wochen unbewegt stehen bleiben, und Kraftfahrzeugen, die im Prinzip beliebig lange stehen dürfen. Ist der Anhänger an ein Fahrzeug angekoppelt, darf das Gespann ebenfalls beliebig lange stehen. Also die Aussage deckt sich ja mit der von Lars, hätte ich fast gesagt, sondern mit der von Thomas. Ja, also, wie gesagt, wir dürfen bis zu 14 Tage, könnte ich meinen Wohnwagen an die Straße stellen. Und der müsste ihn eigentlich nur bewegen. Das heißt, wer will mir denn beweisen, dass ich den nicht bewegt habe letztendlich? Ja. Also ich kann ihn ja direkt zu den stellen, wenn ich wieder da bin. Ich fahre damit mal einkaufen und komme wieder und dann ist er bewegt worden. Ja. Na. Ja gut, das ist wahrscheinlich auch bloß bei, weiß ich, wenn du da so ein Blockwart bei dir in der Nähe hast, der alles genau im Blick behält und dich dann vielleicht auch mal anschwärzt. Ansonsten, ich sag mal, wenn man damit jetzt in irgendeiner Gegend keinen behindert oder sich damit mit den Nachbarn anlegt, wer soll sich da beschweren, oder? Ja. Wobei irgendeiner ist immer bei der anschwärzt. Das ist Deutschland ja bestimmt wieder irgendwo geregelt, wie lange ich nicht da stehen darf, wie lange die Bewegung sein muss oder sowas. Ja, würde mich nicht wundern, ja. Oder ist das wirklich nur einmal einkaufen fahren und dann... In Deutschland gibt es ja auch sogar so ein Gesetz, fällt mir das einige über Bienen, ne? Wenn so ein Bienenschwarm da ausgeflogen ist, weiß nicht, kennst du das zufällig? Das, ja, kann man so sagen. Ja, ist natürlich nicht ganz unwichtig, als Imker das auch zu kennen. Ne? Man darf also man darf fremde Grundstücke betreten und zwar im Rahmen des Schwarmfangs. Also das wäre natürlich mal irgendwie interessant, das in der Praxis auch anzuwenden. Also ich persönlich wäre da relativ empfindlich, wenn einfach irgendjemand Fremdes mein Grundstück betritt, aber es ist tatsächlich so, wenn mir jetzt hier ein Bienenvolk auf Wanderung geht quasi, also sich das Bienenvolk teilt und ein Schwarm setzt sich im Baum des Nachbarn nieder, dann darf ich da mir also Zutritt zum Grundstück verschaffen und darf diesen Schwarm wieder einfangen. Ja. Oder darf auch diesen Schwarm über mehrere Grundstücke hinweg verfolgen quasi. Also wenn das jetzt in ja, weiß ich nicht. Ist jetzt beim dritten Nachbarn, dann darf ich hier jedem über den Zaun steigen. Okay. Also ich musst du dazu deine Imkerkleidung anhaben oder? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht brauche ich dazu einen Imkerausweis oder so. Also wie gesagt, das in der praktischen Anwendung habe ich jetzt noch nicht irgendwie. Alles geregelt. Sogar über welche Zäune Lars klettern darf. Ja, ja klar. Also wer mich kennt, der weiß, ich kletter nicht über Zäune. Aber und in deinem Garten mit deutscher Leitkultur hat auch keiner was verloren. Nö. Aber och, da wir ja keinen Zaun vorne haben, sondern nur eine Hecke, kann auch jeder so durch. Oh. Ja. Ja, siehst du, damit sind wir auch schon wieder am Ende der Grauzone 5 angelangt. Mhm. Ich hoffe mal, dass wir diesmal das alles hinbekommen, dass unsere Spuren gleich lang sind. Obwohl diesmal kann ich, glaube ich, deine Spur fast bei mir verwenden, aber kaum geknistert und geknackert, ne? Etwas besser als beim letzten Mal. Aber du hast ja heute auch deine ganze Familie, alles, das ganze Haus hat, glaube ich, keinen LAN mehr, außer deinen Rechner. Noch. Ich habe alles abgeschaltet. Ich habe also, ich glaube, die ganzen Nachbarn haben schon kein Internet mehr, weil ich hier alles, habe dafür gesorgt, dass hier alles funktioniert. Alles für den Qualitätspodcast. Ja. Familie sitzt bei Kerzenschein, weil Strom ist auch gleich mit aus. Die sitzen da bei Wasser und Brot. Konnten nicht mal hier vernünftig Abendbrot essen, weil ich hier Podcast aufnehme. Aber da muss die Familie auch mal zurückstecken. Ne? Also ich meine, wenn man Podcast aufnimmt, diese Priorität, da muss auch die Familie dann mal einfach zusehen, wie sie klarkommt. Der Papa hat halt auch Hobbys. Ne? So ist das. Ja, und da, wir müssen unseren Bildungsauftrag erfüllen und dann, ne, das ist ein höheres ja. Ziel, was wir hier erfüllen müssen und das ist einfach so. Ist so, ist so. Ja. Die privaten Bedürfnisse müssen auch mal zurückstecken. Ne? Und das ist so. Ja, Lars, dann sind wir durch mit der Grauzone 5. Mhm. Vorbereitung ist ja schon so ein klein bisschen die 6, weil wir, wie gesagt, eine Woche hier jetzt einfach mal so verdödelt haben. Aber das ist halt passiert und vielleicht haben wir daraus gelernt. Ne? Genau. Obwohl wir immer noch nicht wissen, was wir falsch gemacht haben. Ne? Naja, so richtig was nicht. Was anders war zu jetzt, ist, dass ich im WLAN aufgenommen hatte, ohne festes LAN. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das so das ausschlaggebende Ding war, weil warum nimmt man eine Stunde 5 auf und deine Spur ist nur eine Minute, eine Stunde 2 und meine eine Stunde 5? Und irgendwie passt das auch nicht zueinander. Ich hatte dann mit Outer City das Tempo so ein bisschen verändert, dass sie doch wieder gleich lang sind. Dann passte das am Anfang und am Ende, aber in der Mitte wieder nicht. Und irgendwie war das ganz komisch. Also die Zeit, die wir da versucht haben, das hinzuschnippeln, hätten wir, glaube ich, schon dreimal neu aufnehmen können. Ja. Aber naja, gut. Am Ende wird alles gut. Genau, ja. Nerven wir unsere Hörer nicht mit Metagequatsche hier. Genau. Setz dich mal, du norddeutsche Rakete, jetzt wieder zu deinem Startplatz und dann. Ich dachte, jetzt kommt ja mein Porno vor und schwimmt davon. Ach so, vielleicht könnte man das noch in Verbindung miteinander bringen, ja. Ah, da habe ich dir wieder was gebracht, ne? Also ich mache jetzt einfach mal aus hier. Ja, mach das mal. Ah, gut. Tschüss. Und tschüssen.